Abschnitt 24 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Vorstadtbalkon 1. Das mir eingezwängtem, hier in dieser steinernen Kaserne, wo verhüllte Not aus 100 Fenstern raucht, wie hinausgestoßener Atem so verbraucht, noch ein Blick gespart ist in Oktoberfalbe ferne. Mit getönten Wipfeln, goldgerippten Pfaden, Vogelflügen und geschweifter Wolkenflucht, dass mir dieses noch gespart ist mitten in der Wucht. Hitziger Geräusche, hingedonnert an Fassaden, lügnerischer Prunkpaläste, weiß ich kaum zu halten, kaum zu überdenken. Meine Sinne standen lange stumpf, angewidert und gefühllos hinter wehen Widerspalten. Alles Neugeschehene von Luftschiff, Flughusaren rührten mich nicht so wie dieser selige Triumph, Wunder einer neu gewordenen Landschaft zu erfahren. 2. Wie ein Haus wird auf kaum abgetragenen Gartenfetzen und ein Turm auf einem neuen Rathausbau wird mir klar herzugetönt, wie aus der Vogelschau, keimt mir das Gefühl empor aus den verschlungenen Netzen langer Straßenzüge und das Läuten flinker Bahnen, Notsignale aufgeschriener Feuerwehr und ein Dampferpfiff von Spree und Wannsee her, sind melodisch wie Gesumpf von Bienen durch Platanen, blau verklärte Zärtlichkeiten hingespannter Seide, über Schimmern aller Dächer stumpfes Grau. Oh, ich fühle mich wie eine blond besternte Sommerfrau, der im Schoß der vollere Klang des Lebens ruht, und das dumpf verkrampfte, tief in meinem Blut, schimmert endlos blühend auf wie eine rotbekrönte Heide. 3. Wilder Wein, der blutrot aus den Kästen wirbelt, fahl erfrorene Astern auf dem Blumenbord, stacheln mich nicht mehr wie ein geworfenes Wort. Schau ich, wie ein Mückenschwarm sich in das Goldrot zwirbelt, das auf Wolkenbergen ungeheuer ausgegossen, alle Kuppen dieser Landschaft spiegelnd überschwemmt. Noch sind Knaben, die auf Rasenflächen unbehemmt Lederbälle schleudern und an schräg gestellten Leitersprossen eines Lampenputzers schaukelt weißes Mädchenkichern auf und nieder wie Geswitscher eins am Schwalbendach, staunen, das mir unaufhörlich wie ein Schluchzerbach von den Lippen fließt, ergießt sich ein Wort, das dies Vorstadtwunder lobt als einen Wallfahrtsort, der gebaut ist, Leib und Seele vor Beelzebub zu sichern. 4. Manchmal schallt Musik herauf von Hofquadraten und der Tanzschritt kleiner Mädchen, die sich bunt um den Orgelspieler scharen, der mit hellem Mund einen Walzer schmettert oder himmlisch blaue Jubilaten. Silberschauer, die durch graue Schleier tropfen, säumen das heraufbeschworene Werktagsglück. Wie ein Luftbehorcher kriech ich tief in mich zurück, leere Kammern wie mit Früchten voll zu stopfen. Oh, so seltsam sanft umfriedet mich der Horizont dieser herbstlich eingewiegten Häuser, Front an Front, dass ich taub bin allem Schrein von Streik und Kriegsgerüchten. Käme nun ein Mahnruf von Verstorbenen hergeweht, schloss ich sie noch inniger in mein Gebet, Gram dem Rufer, der sie hieß, von hier zu flüchten. Ende von Vorstadtbalkon, aufgenommen von Margot.